In Deutschland hat der Staat immer weniger Geld für die Universitäten. Welche Perspektiven haben die 330 Hochschulen, die es hier in Deutschland gibt? Am wichtigsten ist, dass die Hochschulen die Chance haben, sich zu zeigen, das heißt, ihre Leistungen auch außerhalb der Hochschule zu präsentieren. Die Evaluationen geben den Hochschulen diese Chancen. Das ist jetzt die positive Seite der Evaluationen. Die andere ist, dass nicht alle Hochschulen an diesem Markt bestehen können. Durch die Evaluationen kann man dann sehen, ob eine Hochschule forschungsstark ist oder nicht. Vielleicht müssen einige Hochschulen teilweise andere Schwerpunkte in der Forschung setzen. Vielen Dank für dieses Gespräch.